Wir waren wie Pech und Schwefel und wir standen zueinander. Für uns gab's nur einen Weg, den man zusammen geht. Wir haben uns durchgeschlagen durch die Straßen, durch Asphalt. Und es war die beste Schule, innen warm und außen kalt. Vieles ging daneben und für viel hat man gezahlt. Viel geschah mit Liebe, viel mit Hass, viel mit Gewalt. Was ich jedoch lernte und was sich auch niemals ändert, das ist unsere Freundschaft, es Zusammenhalt, es Zusammenhalt, es Zusammenhalt. Sind und bleiben Feinde deiner Feinde, bis wir sterben. Feinde deiner Feinde, bis ins Verderbe. Sind und bleiben Feinde deiner Feinde, bis wir sterben. Freundschaft in die Ewigkeit, durch Feuer, Dreck und Scherben. An deiner Seite und drum sage ich zu dir, du ziehst mit deinen Feinden um die Welt. Denn all die Leute, die dir immer nur den Arsch ablecken wollen, was von dir, sei es Leistung oder Geld, Missgunst oder Hass, Egoismus oder Gier. Kenne deine Sorte, darum halt ich nichts von dir. Eines kann ich sagen, eine Sache ist gewiss, dass du nichts als nur ein Arschloch und schon gar kein Kumpel bist. Gar kein Kumpel bist, gar kein Kumpel bist. Sind und bleiben Feinde deiner Feinde, bis wir sterben. Feinde deiner Feinde, bis ins Verderben. Sind und bleiben Feinde deiner Feinde, bis wir sterben. Freundschaft in die Ewigkeit, durch Feuer, Dreck und Scherben. Was man nicht wusste, es gab nichts, was man verschwieg. Oh ja, und wenn es einem schlecht ging, wurde aus Niederlage Sieg. Ich vermisse das Gefühl, was all die anderen nicht hatten. Wir alle waren das Licht und die anderen unser Schatten. Sind und bleiben Feinde deiner Feinde, bis wir sterben. Feinde deiner Feinde, bis ins Verderben. Sind und bleiben Feinde deiner Feinde, bis wir sterben. Freundschaft in die Ewigkeit, durch Feuer, Dreck und Scherben. Zusammen Seite an Seite, bis wir irgendwann sterben. Weg von falschen Freunden, raus aus dem Verderben. Auf denselben Fährten, weiter wachsen werden. Feinde deiner Feinde, durch Feuer, Dreck und Scherben.